Psalm 119, bitte. Let's pray. Und beten wir. Father in heaven, we thank you for the power of your word. Vater, wir danken dir für die Kraft deines Wortes. We ask you to bless these words tonight. Segne diese Worte heute Abend. We thank all those who have been visiting our website. Wir danken all denen, die unsere Website besucht haben. And we pray for them also, Lord. Wir beten für sie auch. Around the world, bless the translation tonight. Segne die Übersetzung heute Abend. Bless this message, we ask. Und diese Botschaft. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I want to pick a verse from Psalm 119. Ich möchte jetzt einen Vers von Psalm 119 möchte ich jetzt wählen, auswählen. Probably one of the most powerful verses that we can use in our Christian experience. Wahrscheinlich einer der kräftigsten Verse, den wir in unserer christlichen Erfahrung benutzen können. It's found in verse 37. In Vers 37. It says this: Turn away my eyes from looking at vanity and revive me in your ways. Wende meine Augen ab, das Eitle zu betrachten, belebe mich auf deinen Wegen. In the King James it uses the word behold. Das beholding in vanity. Der King James Übersetzung, da heißt es so viel wie betrachten, anschauen. Yes, are you using Elberfelder? Ich habe die Elberfelder. Okay. One more time. Turn my eyes away from beholding vanity. Wende meine Augen ab, das Eitle zu betrachten. Now this was written by some preachers in the 1500s. Das wurde im 16. Jahrhundert von einigen Predigern geschrieben. And it says it is not possible for us to sufficiently keep our eyes by our own caution or diligence. Es ist nicht möglich, durch unsere eigene Achtsamkeit unsere Augen oder unseren eigenen Fleiß unsere Augen wegzuhalten. The Lord has to do it. Sondern der Herr muss das tun. This is one of the most powerful prayers that we can pray. Und das ist wahrscheinlich eine der wirksamsten, mächtigsten Gebete, die wir beten können. And one of the most necessary. Und eine der wichtigsten. Turn away my eyes from beholding vanity. Wende meine Augen ab, das Eitle zu betrachten. Now look at Deuteronomy chapter 1 with me and keep your finger in Psalm 119. Haltet noch immer einen Finger oder Lesezeichen im Psalm 119 und wir gehen jetzt zum fünften Buch Moses. Yeah, chapter 1. Kapitel 1. And I want to just look at this word looking or behold. Und dieses Wort anschauen. Das wollen wir jetzt betrachten. It appears in verse 8 of chapter 1. In Kapitel 1, Vers 8 erscheint es auf. And God says, und Gott sagt, this is the New American Standard Bible, uses the word see. Und eben diese Übersetzung sagt siehe. Does anybody have a King James on them? Hat jemand vielleicht eine King James dabei? Behold. Okay. King James sagt behold. Behold, I have placed the land before you. Siehe, ich habe das Land vor euch dahin gegeben. Go in and possess the land which the Lord swore to give to your fathers. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham und Isaac geschworen hat. Okay, go to verse 21, chapter 1. Vers 21 noch immer in dem ersten Kapitel. Behold or see, the Lord your God has placed the land before you. Siehe, der Herr dein Gott hat das Land vor dir dahin gegeben. Go up, take possession, as the Lord, the God of your fathers, has spoken to you. Do not fear or do not be dismayed. Ziehe hinauf, nimm in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Chapter 2, verse 24, again the word appears. Kapitel 2, Vers 24, wiederum sehen wir dieses Wort. Arise, set out and pass through the valley of Arnon. Look or behold. Macht euch auf, brecht auf und zieht über den Fluss Arnon. Siehe. I have given you Sihon the Amorite. Ich habe den Amoriter Sihon euch gegeben. Verse 31, one more time. Vers 31 noch einmal. The Lord said to me, behold or see, I have begun to deliver Sihon and his land over to you. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe begonnen, Sihon und sein Land von dir vor dir dahinzugeben. And I thought of a very short definition of this word behold. Und ich habe jetzt eine kurze prägnante Definition gedacht dieses Wortes behold. I think it strongly implies to seriously consider. Implizit klingt es ganz ernstlich zu überlegen. Seriously consider, I have placed the land before you. Ernstlich das zu überlegen, dass ihnen das Land vor die Füße gelegt like, wurde. Take a good look. Schau dir das gut an. I have placed the land before you. Ich habe das Land euch vorgesetzt. It's surely not a superficial gaze. Das ist kein oberflächliches Schauen oder Gucken. Just look real quick. I've put the land before you. Schau dir das an. Das ist das Land. No, it's seriously consider, I have placed this land before you. Ernstlich, ganz ernstlich betrachten, erwägen. Look at it. Schau dir das in Ruhe an. And now let's go back to Psalm 119:37. Und jetzt gehen wir zu Psalm 119:37. Turn away my eyes from beholding or seriously considering vanity. Wende meine Augen davon ab, das Eitle ernstlich zu erwägen, zu betrachten. What is vanity? Was ist das Eitle? Anything that has no eternal value. Alles, das keinen ewigen Wert hat. Vanity. Leere. Right? That which is Eitle. Passing away. Das, was vorübergeht. And my eyes so easily seriously consider these things. Doch meine Augen, es kann so leicht passieren, dass meine Augen das ernstlich in Betracht ziehen. Because I'm a human, weil ich Mensch bin, and I'm on this earth in a fallen universe, in a fallen body. Auf dieser Erde in einem gefallenen Leib, in einem gefallenen Universum. And I'm constantly confronted with vanity. Und ständig werde ich mit dem Eitlen konfrontiert. And yet, the psalmist prayed. Doch betete der Psalmist, Lord, I've got this problem. Herr, ich habe dieses Problem. I'm always beholding vanity. Ich sehe immer das Leere, das Nichtige. Like I'm looking at it and I'm somehow considering it. Ich schaue nicht nur darauf, sondern ich werde davon wirklich auch eingenommen. But turn my eyes away. Aber wende meine Augen weg. Turn my eyes away. Wende meine Augen It's davon almost ab. Like I can't get my eyes off it. Als ob ich die Augen gar nicht wegbekommt. Turn my eyes away. Wende meine Augen weg. They just keep going back. Die rutschen immer wieder zurück. Turn my eyes away. Wende meine Augen weg. I'm so human, I'm so frail. Ich bin so menschlich, ich bin so gebrechlich. Turn my eyes away. Wende meine Augen weg. They don't want to everywhere I look, I just keep fixing on vanity. Wo immer ich schaue, mein Auge bleibt am Eitlen kleben. Like verse 25. Vers 25. Psalm 119. My soul cleaves to the dust. Am Staub klebt meine Seele. My soul, it just cleaves to natural, temporal things. Meine Seele, die bleibt hängen an dem Natürlichen, an dem Vergänglichen. It's attracted to the things that have no value. Sie ist angezogen von dem Wertlosen. But here's the solution. Aber hier ist die Lösung. Revive me according to your word. Belebe mich auf deinen Wegen. It's interesting that we can bring value to vanity. Wir können nämlich Wert in das Eitle hineinbringen. Think of that. It sounds almost like a paradox. Hört sich an wie ein Widerspruch. We can bring value to vanity. Wir können dem Eitlen Wert anhängen. When vanity convinces us, wenn uns das Eitle überzeugt, that the only life we can live is to be quickened by the word. Dass das einzige Leben, das wir leben können, ist durch das Wort erfrischt zu sein. So vanity then has a purpose to the God-fearing person. Jetzt hat praktisch das Eitle irgendwie einen Wert für der gottesfürchtigen Person. I can't turn my eyes from vanity. Ich kann meine Augen von dem Eitle nicht abwenden. Den vergänglichen Dingen. Whatever it is. Was immer es ist. But suddenly, because my natural so fixes itself, aber weil sich mein natürliches Wesen so daran hält, I realize that moral light oder bindet, is not strong enough. Dadurch erkenne ich, oder ich komme auf den Schluss, dass das moralische Licht nicht that genug morality ist. Will not deliver me from vanity. Die Moralität wird mich vom Eitlen nicht befreien. Morality will deliver me from destructive habits. Die Moralität kann mich nur vom zerstörerischen Benehmen abhalten. Morality will preserve the nation. Die Moralität wird das Land aufrechthalten, die Nation. Will preserve the family. Die Familie intakt halten. Will preserve the teenager. Wird den Teenager bewahren. But it will not protect us from vanity. Aber es wird uns vom Eitlen nicht beschützen. The difference is that vanity may be something of earthly value. Vielleicht etwas von irdischem Wert. May even be considered something noble on a natural level. Nobel auf natürlicher Ebene vielleicht. But does it have eternal value? Aber hat es ewigen Wert? This is the prayer. Das ist das Gebet. He says, "Revive me in your ways." Erquicke mich. In Vers 37, belebe mich auf deinen Wegen. Quicken me. Belebe mich. Quicken me, Lord. Belebe mich. This is my only hope. Das ist der einzige Ausweg. Raise me above vanity. Heb mich über das Eitle empor. Look at verse 40. Vers 40. Behold, I long for your precepts. 40. Ich sehne mich nach deinen Vorschriften. I like the King James says, quicken me. In der King James heißt es, erfrische mich. Yeah, this my version says, revive me through your righteousness. Hier heißt es, belebe mich. Look at verse 50. Durch deine Gerechtigkeit. This is my comfort in my affliction. Vers 50. Dies ist mein Trost in meinem Elend. That your word has revived me. Dass dein Wort mich belebt hat. Woe unto the person who tries to struggle or tries to fight vanity. Wehe der Person, die gegen Eitelkeit kämpft. Through morality. Mit der Moralität. Oder mit der Moral. It's a deception. Das ist eine Täuschung. You've got to come against vanity with spirituality. Das heißt, das Eitle kann nur mit Geistlichkeit besiegt werden. I've got to be quickened by the word. Ich muss vom Wort belebt werden. Because that which is moral may also be vain. Denn das Moralische mag auch hohl sein. Verse 88. Revive me according to your loving kindness. Verse 88. Quicken me. Belebe mich nach deiner Gnade. So that I may keep the testimony of your mouth. So werde ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. Verse 93. 93. I will never forget your precepts. Niemals werde ich deine Vorschriften vergessen. For by them you have revived me. Denn durch sie hast du mich belebt. Verse 107. 107. I am exceedingly afflicted. Ich bin über die Maßen gebeugt. Revive me, O Lord, according to your word. Belebe mich, O Herr, nach deinem Wort. Verse 149. Hear my voice according to your loving kindness. Höre meine Stimme nach deiner Gnade. Revive me, O Lord, according to your ordinances. Belebe mich, O Herr, nach deinen Bestimmungen. Verse 154. Plead my cause and redeem me. Führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich. Revive me according to your word. Belebe mich deines Wortes gemäß. Verse 156. 156. Great are your mercies, O Lord. Deine Erbarmungen sind viele, Herr. Revive me according to your ordinances. Belebe mich nach deinen Bestimmungen. Verse 159. Consider how I love your precepts. Siehe, dass ich deine Vorschriften lieb habe. Revive me, O Lord, according to your loving kindness. Belebe mich, Herr, nach deiner Gnade. Now, as we consider what is vanity and what is not. Wenn wir jetzt unterscheiden, was eitel ist und was nicht. Vanity is anything that is outside of faith. Eitelkeit ist alles, was außerhalb des Glaubens ist. Some people would like to think that their job is vanity. Manche Leute würden gern denken, dass ihr Job eitel oder nichtig ist. Rather go on unemployment because it's so unspiritual to work. Und würden lieber von der Arbeitslosen leben, weil es so ungeistig ist, angeblich zu arbeiten. Right? Some people would like to think that. Manche Leute denken so. Some people think that the only way to be spiritual is to be a missionary. Manche Leute meinen, der einzige Weg der Geistlichkeit wäre die Missionarstätigkeit. I heard this statement about 16 years ago that. Vor 16 Jahren hörte ich einmal eine Bemerkung. Made my blood curdle in my body. Wo mein Blut zum Schäumen angefangen hat. It almost curdled so bad that my ears were already red, but my eyes almost exploded. Meine Ohren waren rot, die Augen waren fast an der Explosion. Someone said, "I don't want to work anymore. I want to be a missionary." Jemand sagte, ich will nicht mehr arbeiten jetzt. Ich will Missionar sein. What a sick statement! Das ist eine kranke Bemerkung. What a sick statement! Das ist wirklich krank. Right? I don't want to work anymore, I want to be a missionary. Ich möchte nicht mehr arbeiten, ich will Missionar sein. No, what you're saying is I don't want to work anymore, I just want to be on vacation for the rest of my life. Du willst sagen eigentlich damit, du möchtest jetzt Urlaub machen für den Rest deines Lebens. That's vanity. Das ist das Eitle. To say I don't want to work anymore, zu I want to be a missionary nicht mehr arbeiten vanity. Wollen und Missionar zu sein, das ist voll eitel. Is vanity, it has no eternal value. Es hat keinen Ewigkeitswert. Look at in Colossians chapter 3. Schau in Kolosser Kapitel 3. That which is spiritual brings me a reward. Was wirklich geistlich ist, bringt Belohnung. As it says in Matthew chapter 5. Wie in Matthäus 5 es steht. In the Beatitudes. In der Bergpredigt. Like I'll just read this verse, verse 10. You can stay in Colossians 3. This bleib is from in Kolosser 3. Ich werde aber zu Matthäus 5 noch kurz was sagen. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. Gesegnet sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt wurden. Some people might think that persecution is such a waste of time. Manche glauben, dass Verfolgung so eine unnötige, verschwendete Zeit ist. Take this away. This is so unfortunate. Oh Herr, nimm das weg. Das ist ja so unpassend. What a waste of time. Was für eine Verschwendung the von Zeit. Energy spent. Energien sind weg. The resistance at school. Der Widerstand in der Schule. Oh, woe is me. What a waste of my precious time. Meine kostbare Zeit, die schmilzt dahin. How vain. Wie leer. What vanity to be under persecution. Wie umsonst es ist, in Verfolgung zu leben. People might think. Denken Leute. In their attitudes. In ihren Einstellungen. Verse 11. Blessed are you when people insult you. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen. And persecute you. Und verfolgen. And falsely say all kinds of evil against you because of me. Und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden, werden um meinetwillen. It's interesting that little Pierre Collier. Es ist interessant, dass der Pierre Collier, 12 years old, is under persecution at school. Wird jetzt verfolgt in der Schule. Because the teacher was teaching evolution and he raised his hand. Der Lehrer hat Evolution gelehrt und er hat die Hand gehoben. In front of the whole class. Vor der ganzen Klasse. And he challenged the teacher. Er hat den Lehrer herausgefordert. And then he said this. Und dann sagt er das. He said, the teacher said something. How could you believe in evolution? Und sagt, wie kannst du in Evolution glauben? And Pierre said, answer me this question. Und der Pierre sagt, antworte mir diese Frage. If you put a bomb in a house and blow up the house. Wenn du mit einer Bombe ein Haus sprengst. Does it bring disorder or order? Bringt es Ordnung oder Unordnung? Then how can you tell me that this universe started with a big bang, dass dieses Universum mit einer großen Explosion and angefangen ended hat, in order? Und dann in Ordnung endete. You know what? That kid is being persecuted at school. Der wird verfolgt in der Schule. But you know what? Verse 12. Vers 12. Rejoice and be glad. Freut euch und frohlockt. For your reward in heaven is great. Denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. And it's interesting, the teacher's response to Elizabeth was this. Und der Lehrer hat auf die Elisabeth dazu geantwortet. Your son is reacting like this because he has no individuality. Dein Sohn reagiert so, weil er keine Individualität hat. And she said it's interesting that he would swim against the tide. Es ist interessant, er schwimmt nämlich gegen die ganze by himself, Strömung, als Einziger. Against the entire class and you say he has no individuality. Schwimmt gegen den Strom und du willst sagen, er hat keine Individualität. Wow. He's the only one in that class maybe who has individuality. Er ist der Einzige wahrscheinlich in der Klasse, der eine hat. Okay, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. That's the opposite of vanity. Das ist das Gegenteil vom Eitel. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die you vor are the waren. Salt of the earth. Ihr seid das Salz der Erde. And if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Okay, Colossians chapter 3, Kolosser 3, verse 22. Vers 22. Here's a person who's in slavery. Hier ist eine Person, der im Sklavendienst ist. They don't make any money, they got saved. Verdient nichts, wird errettet. They got saved at the slave market, maybe. Vielleicht am Sklavenmarkt errettet. Then they were sold into slavery. Dann werden sie in Sklaverei verkauft. What a profitless life. Was für ein verschwendetes Leben. What a life of vanity. Was für ein verschwendetes Leben. Here I am working every day cleaning this rich Roman This rich man in Rome, his house. Und reinige das Haus von diesem reichen Familie da in Rom den ganzen Tag. He makes me clean the windows spotless. Die Fenster dürfen keine Flecken haben. I'm doing all this work that is so vain. Ich mache alle diese nichtige Arbeit. For what? Für was? The whole world's gonna pass away anyway. This is so vain. Die ganze Welt wird vorübergehen. Also das ist ja umsonst. I'm so sad. Ich bin so traurig. I can't take it. I wish I was a missionary. Das nicht mehr. Ich wäre lieber Missionar. Then my life would have value. Dann hätte mein Leben einen Wert. But not with that attitude. Nicht mit der Einstellung. See, there's a lot of missionaries who are living in vanity. Da gibt's viele Missionare, die in Nichtigkeit leben. Because spirituality starts with an attitude. Weil die Geistlichkeit fängt nämlich mit einer Einstellung an. In verse 22, look what he says to the slaves. Schau, was da dem Sklaven sagt. Right? Slaves, ihr Sklaven, in all things, do not obey those who are your masters on earth. In allem gehorcht nicht denen, die eure Herren sind auf der Erde. It's vanity. Das ist doch lustig. Don't obey them. Gehorcht ihnen nicht. Do something that's spiritual. Macht lieber was Geistiges. Disobey them and pray all day. Gehorcht ihnen nicht und betet den ganzen Tag. No, he doesn't say that. Sagt nicht, nein. Slaves, in all things obey those who are your masters on earth. Gehorcht in allem eurem Herrn nach dem Fleisch. So I'm working in the world. Ich arbeite jetzt in der Welt. I'm working at the Billa. Beim Billa vielleicht. I'm working in IKEA. Im IKEA. I'm vielleicht. Working at the bank. In der Bank. I'm in school. In der Schule. And I'm studying archaeology. Oder ich studiere Archäologie. Because I have to. Weil ich's muss. Or I have to study evolution. Oder ich muss die Evolution studieren. Like Pierre has to. So wie der Pierre das jetzt tun muss. And he thinks, how vain. Und denkt sich, wie leer. How vain. Wie leer. But is it? Wie umsonst. Aber it all depends on my attitude. Die Einstellung macht einen Unterschied aus. He could be studying evolution by faith. Er könnte jetzt die Evolution im Glauben studieren. And be the best student in that class. Der beste Student in der Klasse and sein. And know the theory better than anyone in that class, including the teacher. Und die Theorie dann besser kennen als irgendjemand anderer in der Klasse, den Lehrer mit eingenommen. So he can very effectively disprove it. Dass es ist sehr erfolgreich widerlegen kann. And suddenly the most vain thing studying evolution. Das sinnloseste, nämlich das Studieren der Evolution. For us as Christians who believe in creation, die an die Schöpfung glauben, right? Studying these bones and things and diese Knochen studieren. This bone is approximately, dieser Knochen ist wahrscheinlich just approximately 81,500 years old. 81,500 Jahre alt. This bone right here is 1.3 billion years old. Dieser Knochen hier ist 1,3 Milliarden Jahre alt. Like, what's the 0.3 all about? Was soll der 3? Was ist das 0,3? Was soll die Nachkommastelle? Was soll die Nachkommastelle? It's nonsense. Das ist doch Quatsch. It's like, the best they could say is this bone is really old. Das Beste, was sie sagen können, der Knochen, der ist schon alt. Maybe in the billions. We don't know. Vielleicht maybe in the billions. In den Milliarden. But what's the 0.3 all about? Aber was ist die Nachkommastelle? Was soll das? That's vanity. Diese 0,3, das ist eitel. But to come into that situation by faith. Aber in diese Situation im Glauben hineinzugehen. And God has placed me here. Und sich sagen, Gott hat mich hier. And I will know this theory, so I can refute it effectively. Und ich werde diese Theorie wirklich kennen, dass ich sie nämlich erfolgreich widerlegen kann. Suddenly, I bring value to the vanity. Jetzt bringe ich Wert hinein in right? Das Sinnlose. And it's no longer vanity. Und es ist nicht mehr länger. It has an eternal value. Es ist ein ewiger Wert. And the situations that confront me, that address my eyes. Und die Situationen, mit denen ich konfrontiert bin, die meine Augen verlangen. I know there's no value in that at all. There cannot be. Wo ich schon von vornherein weiß, das ist sicher wertlos. But at least it shows me. Aber es zeigt mir. That my life must be established in His Word. Dass mein Leben in seinem Wort verwurzelt sein muss. At least it's a red flag. Es ist wie eine rote Fahne, die ständig vor mir ist. When my eyes wenn meine Augen behold vanity, auf das eitle Starren. And I begin to seriously consider. Und ich ernstlich es überlege. Wow. You know what it tells me? Wisst ihr, was mir das, an was mich das erinnert? You're not revived. Du bist nicht belebt. You're not quickened. Du bist nicht erfrischt. The best that you were was moral. Du warst höchstens moralisch. You slid down from your spirituality. Du bist von der Geistlichkeit abgerutscht. You got familiar with the word. Du warst zu übervertraut your mit dem Wort. Your spirituality turned into a form of godliness, but denied the power. Deine Geistlichkeit degenerierte in einen Ausdruck der Göttlichkeit, die aber deren Kraft right? verleugnete. A form of godliness, but it denies the power. Einen Ausdruck der Göttlichkeit, aber hat die Kraft abgelegt. But there's no condemnation here. Aber keine Verdammung. This is a constant cycle. Das ist ein ständiger Zyklus. Vanity serves me by showing me that I'm not spiritual. Die Eitelkeit dient nämlich mich daran zu erinnern, dass ich nicht geistig bin. Vanity shows me that morality is not where it's at. Die Nichtigkeit, die Geistigkeit überzeugt mich von der Wertlosigkeit der Moral. And not that morality is bad. Nicht, dass die Moralität schlecht ist. But morality doesn't do away with vanity. Aber Moral ist nicht die Waffe gegen die Eitelkeit. So let's read on Colossians 3 and we'll start to close. Fangen wir ab mit dem Rest von Kolosser 3. Slaves in all things obey those who are your masters on earth. Sklaven gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch. Not with external service. Nicht in Augendienerei. As those who merely please men. Als Menschengefällige. But with sincerity of heart, fearing the Lord. Sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. So when you wash those windows, you fear the Lord. Also wenn du diese Fenster reinigst, dann fürchte den Herrn. When you clean out the horse stall, you fear the Lord. Im Pferdestall, wenn du den reinigst, du fürchtest den Herrn. When you polish the silver for the 20th time, fear the Lord. Wenn du das Silber zum 20. Mal poliert hast, fürchte den Herrn. Isn't this silver shiny enough, sir? Glänzt das Silber schon genug? Shine it again, slave. Du es noch ein bisschen weiter aufpolieren, Sklave. Okay, in faith unto the Lord. Glauben zum Herrn. And suddenly I bring value to vanity. Auf einmal bringe ich in diese Nichtigkeit Wert. Because of my heart attitude toward the Lord. Wegen der Herzenseinstellung dem Herrn gegenüber. Watch verse 23. Vers 24. Whatever you do, was ihr auch tut, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. And here it is. Da ist es jetzt. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. It is the Lord Christ whom you serve. Es ist der Herr Christus, dem ihr dient. Isn't that awesome? Isn't that whatever we do, wunderbar, was immer wir whether tun, I'm a businessman, ob ich ein Geschäftsmann, whether I'm a plumber, ob ich ein Installateur bin, whether I'm a Tischler, Carpenter, Tischler, whatever I'm doing, whether I'm a salesman, oder ein Verkaufsmann, whether I'm pregnant and at home, oder ich bin zu Hause schwanger, whether I have two children or 50 children, zwei Kinder oder 50 Kinder besitze, in a kindergarten class, oder ich unterrichte eine Kindergartenklasse, was immer ich tue. Faith will transform my situation from vanity to spirituality. Glaube wird die Situation transformieren vom eitlen, nichtigen, sinnlosen in das Geistige. And any situation that appears to be spiritual, und jede Situation, die geistig ausschaut, but lacks faith, is already vanity. Aber wo dem der Glauben mangelt, da ist schon das Eitle da. Think of Matthew 7. Matthäus 7. Many will say to me on that day. Viele werden mir an diesem Tag sagen. In verse 20 and 21. 20 und 21. Many shall say to me, Lord, Lord. Viele werden sagen, Herr, Herr. Did we not prophesy in your name? Haben wir nicht in deinem Namen verkündet? Did we not do miracles? Haben wir nicht Wunder gewirkt? And the Lord said, and I will say to them. Der Herr sagte, aber ich werde euch sagen. Depart from me. Weicht von mir. You workers of lawlessness. Ihr Gesetzlosen. Vanity. Eitelkeit. Even the casting out of demons. Selbst das Austreiben von Dämonen. Even the work of a missionary was complete vanity. Ja, selbst das Werk eines Missionars kann komplette Nichtigkeit sein. Because it was not the result of being quickened by the word through faith. Weil es war nicht das Resultat einer Erfrischung, Belebung durch das Wort im Glauben. I just need to be in the Word. Ich muss im Wort sein. And fall in love with it. Muss Zeit im Wort verbringen. And there's valleys. Und da gibt's Täler. There's valleys so that I learn to trust. Täler, wo ich Vertrauen lernen muss. There's the vanity of just reading the Bible. Die Nichtigkeit im Lesen der Bibel. Outside of faith, außerhalb von Glauben, and just thinking that I can through my own intellect, und glauben, dass ich durch meinen eigenen Intellekt, figure out the principles of God, Gottes Prinzipien, there's no humility. Kann, da ist keine Demut. I come to the Bible in pride, ich komme im Stolz zur Bibel, and God resists me because my Bible reading is now vanity. Weil Gott widerstrebt mir dann, weil dann nämlich das Bibellesen zum Leeren und Sinnlosen wird. And there I am. I'm the scholar who's given his life over to Bible reading. Und jetzt bin ich vielleicht ein Schriftgelehrter, der sein Leben widmet dem Bibelstudieren allein. And God says it's vain. Und Gott sagt, es ist leer. You search the scripture. Ihr sucht die Schrift. But you do not come to me for life. Aber ihr kommt nicht zu mir fürs ums Leben. The Lord said, you search the scriptures. Ihr sucht die Schrift. John 5:38. Johannes 5:38. Right? You search the scriptures. Ihr sucht die Schrift. Because you think in them you'll find life, but you don't come to me. Die Schrift, ihr glaubt, ihr findet das Leben dort, aber ihr kommt nicht zu mir. It's vanity. Es ist Leere. But then here's the person who's working in the back room at the Billa. Aber hier ist eine Person, die im Billa vielleicht im Vorratsraum arbeitet. Boxes, 10, 12 hours a day. Schlichte Schachteln übereinander, 12 Stunden am Tag. But unto the Lord. Aber zum Herrn. And the meter in heaven is turning. Und der Tacho im Himmel rennt. And the Lord is saying, I want you angels to go down to und that der Herr sagt zu seinen Engeln, geh zu diesem Billa. Go down to that Billa in the 13th Billa. District in of Vienna. 13. Bezirk in and Wien. Go to the back room and be in awe. Und seid erstaunt. Because there is a most spiritual person there. Hier ist die allergeistigste Person. Who is working unto me. Die zu mir arbeitet. Stacking boxes. Schachteln schließt. Stacking food day after day. Lebensmittel einordnen. And Tag his reward für Tag. Will be great. Und seine Belohnung wird groß right? sein. He's being quickened by the word. Er wird durch mein Wort belebt. Just a little bit here and there. Da ein bisschen, da he's ein got bisschen. A little pocket Bible. Er hat eine kleine Taschenbibel. When he goes to the bathroom, he just looks for a verse. Im Klo schaut er vielleicht nach einem Vers. Oh Lord, quicken me according to your word. Give me something fresh. Gib mir etwas Frisches. Ah, Mark chapter 6. Markus 6. Oh, Mark chapter 3. Oh, the Markus 3. Man with the withered hand. Der Mann mit der verkrüppelten Hand. Reach out that hand, young man. Streck diese Hand. Ooh, and the Lord says, oh Lord, that is that me? Bin das reach ich? Out my withered hand, ich Lord. Streck meine and heal my Hand. Hand das Herr. Lord, reach out. I'm stretching out my withered heart or heal Herr, my heart, Lord. Verwelktes Herz aus. Heal my mind. Lord, heile meinen Verstand. I'm stretching out my withered eyes. Ich werde meine verdorbenen Augen hinausstülpen. Turn me from vanity. Wende mich weg von Eitelkeit. Quicken me according to your word. Belebe mich nach deinem Wort. What a life. Was für ein Leben. And there I am. I'm working. Da bin ich. I'm busy for the Lord. Beschäftigt für den Herrn. And I may be doing the thing that I think is so insignificant. Und ich mag vielleicht etwas tun, von dem ich denke, es ist nicht signifikant. And yet the Lord sees the heart. Doch der Herr schaut aufs Herz. And the angels are in amazement. Und die Engel sind erstaunt. And the Lord is totally blessed. Und der Herr ist total gesegnet. And you will not lose your reward. Und ihr werdet eure Belohnung auf keinen Fall verlieren. So Lord, turn my eyes Herr, wende ab meine from Augen seriously considering vanity. Das vom ernstlichen Überlegen des eitlen, leeren und nichtigen. Right? Turn my eyes wende meine Augen from looking at something dass ich auf etwas, von dem, dass ich etwas schaue, that really is vain. Was leer ist. Turn my eyes from that. Wende meine Augen. Also turn my eyes from misunderstanding situations. Wende auch meine, bewahre mich davor, Situationen misszuinterpretieren. And believing things are vain. Und anzunehmen, Dinge sind umsonst. When in reality by faith. Wenn sie tatsächlich im Glauben. There's nothing that is vanity. Gibt's überhaupt keine Leere im Glauben und nichts Eitles. Right. By faith. Im Glauben. And that doesn't mean I live in sin by faith. Und das heißt natürlich nicht im Sünde right? zu leben im Glauben. It doesn't mean I can live in adultery by faith. Im Ehebruch im Glauben. Right? That's vanity. Das ist sicherlich eitel und leer. And the weaknesses of the flesh and the lust patterns. Die Schwächen des Fleisches, die Lust, Schämen. They do one service to us. Die dienen uns in einer Hinsicht. They force us. Sie zwingen uns. To trust God. Gott zu vertrauen. To revive us. Darauf, dass er uns belebt. They force us to be spiritual. Zwingt uns geistlich zu werden. Or they will destroy us. Oder sie werden uns zerstören. So with that, let's pray. Mit diesem schließen wir. Father in heaven, Vater im Himmel. Each and every day, jeder Tag. We are confronted with vanity. Werden wir mit dem Eitlen konfrontiert. With gross immorality of the world. Mit extremer Unmoralität, Morallosigkeit. Just normal things of the day. Ganz einfach die alltäglichen Dinge. That without faith really have no eternal value. Die außerhalb des Glaubens keinen ewigen Wert haben. And yet, Lord, we live in this world, doch, Herr, leben wir in dieser Welt and we want to walk by faith, und wollen im Glauben gehen. And, Father, we want to glorify you, und Vater, wir wollen dich verherrlichen and we want to be quickened by your word. Und wollen durch dein Wort belebt werden. Lord, we pray that, Herr, wir beten das, you would increase our capacity, dass du unsere Aufnahmefähigkeit erweiterst. Nicht die Bibel zu lesen, but to be quickened by the Bible. Sondern durch die Bibel belebt zu werden. That might even mean to read less. Das kann vielleicht sogar bedeuten, weniger zu lesen. And focus more. Und mehr fokussieren. On one or two words. In zwei Worten. In one or two words. In ein oder zwei Worten. Yeah. So Lord, we thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.